Kundgabe 1903. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.5.1941. Überwinden der Materie. Höherentwicklung der Seele. Die Seele soll sich zur Höhe entwickeln und muss zu jeder Zeit sich lösen können von der Welt und ihren Freuden und Sorgen. Dann erst hat sie die Materie überwunden. Denn dann ist der Wille nach oben stärker als die Welt. Dann erst kann sie reifen und geistigen Reichtum entgegennehmen, so sie Irdisches nicht mehr begehrt. Je schwerer es ihr fällt, sich ins geistige Reich emporzuschwingen, desto größer ist ihr Verdienst, wenn sie den Flug zur Höhe doch zurücklegt. Denn durch das Überwinden der Widerstände gewinnt sie an Kraft, sofern sie göttlichen Beistand erfleht. Es wird wahrlich der Wille des Menschen gelohnet werden, der sich nach oben entscheidet. Und was die Seele aufgibt, empfängt sie tausendfach zurück. Was sie hingibt, ist irdisch Vergängliches. Was sie empfängt, aber geistiges Gut, das Ewigkeitswert hat. Und deshalb soll der Mensch dieses geistige Gut begehren aus innerstem Herzen. Erst dann kann es ihm geboten werden. Der Sinn und Zweck des Erdenlebens ist die Höherentwicklung der Seele. Und immer wird dies für die Seele einen Kampf bedeuten müssen, da ohne Kampf es keinen Fortschritt gibt. Immer muss etwas überwunden werden, um einen Erfolg verzeichnen zu können. Wessen Leben nun kampflos vorübergeht, dessen geistige Reife ist in Frage gestellt, also es wäre sein Leben nutzlos gelebt. Darum wird niemals dem Menschen ein völlig sorgloses Erdenleben beschieden sein, denn dies wäre ein Mangel an göttlicher Liebe für ihn. Gott aber hat nur das eine Ziel, geistig reife Wesen zu erziehen, und muss sie daher in ständigen Kampfzustand versetzen, auf dass sie Gelegenheit zum Ausreifen haben. Doch die Menschen erkennen dies nicht als einen Liebesbeweis Gottes, sondern nehmen zumeist unwillig das ihnen auferlegte Schicksal entgegen. Doch Kämpfen und Leiden in Ergebung trägt ihnen erst den Lohn einer Höherentwicklung ein. Alles als Gottes Sendung hinnehmen und es zu überwinden suchen mit Zuhilfenahme göttlicher Kraft, versetzt die Seele in jenen Reifezustand, der Ziel des Erdenlebens ist. Denn dann erst beugt er sich dem Willen Gottes. Dann unterstellt er sich und seinen Willen seinem Schöpfer. Und dann erkennt er die irdischen Freuden als eine Gefahr, die er überwinden musste, um dadurch Gott näher zu kommen. Denn die Kraftanforderung trägt ihm die Ausstrahlung göttlicher Liebe ein und schließt ihn inniger mit Gott zusammen. Es kann also der Mensch den Zusammenschluss mit Gott nur finden, so er sich ihm hingibt ohne Widerstand, indem er alles aufgibt, um des einen Zieles willen, zu Gott zu gelangen. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Und solange die Seele den Körper bedenkt und also ihm den Willen zuwendet, ist der Geist geknebelt, der zur Höhe möchte. Also muss die Seele kämpfen wider das Fleisch. Sie darf dessen Begierde nicht achten, doch dem Geist die Freiheit geben. Es muss die Seele sich willig vom Körper trennen, um sich mit dem Geist zu einen. Ob es auch Kampf kostet und wenig reizvoll erscheint. Und das ist der Sinn und Zweck des Lebens, dass der Mensch täglich Widerstand leistet den Begierden des Körpers, auf dass er zu dessen Überwinder werde und dem Geist in sich die Freiheit gebe, sich hinaufzuschwingen in die geistigen Regionen, dort entgegenzunehmen geistiges Gut und also unvergänglichen Reichtum sammle für die Ewigkeit. Amen.